Yeah. Es fühlt sich an, als würde ich gerade mein Best-of schreiben. Denn ab jetzt könnte jedes Album das letzte sein. Immer noch so hungrig wie beim Warm-up. Hungrig so, als säße ich im Borchardt. Bushido in den Boxen auf dem Sportplatz. Jeder Vorstadt, so lang bis ich das letzte Wort sag. 15 Jahre Hype um mein Image. B.I.G. Sky is the limit. Und wieder sind die Missgeburten gut entbrannt. Denn ich fick noch ein paar Mütter vor dem Ruhestand. Sie denken, ich schreib meine Memoiren. Doch ich mache Jack auf Böhmermann, als wär ich Erdogan. Und wenn ich gehe, hinterlasse ich ein schwarzes Loch. Doch ich bleib für immer jung, so wie Karel Gott. Wann für immer Schluss ist, entscheide ich nach Lust und Laune. Doch meine Tochter ruft mich an und sagt, ich muss nach Hause. Solange sie Lügen über mich und meine Gang erzählen, kann ich einfach nicht in Rente gehen. Solange das Finanzamt weiter jeden meiner Cents umdreht, kann ich einfach nicht in Rente gehen. Solange der Beat läuft auf meiner MPC, kann ich einfach nicht in Rente gehen. Weil die anderen es nicht schaffen, euch zu entertainen, kann ich einfach nicht in Rente gehen. Mein erstes Album hat mehr Klassiker als jedes Greatest Hits. Die Eins auf jeder Liste eurer Deutschrap-Favorites. Noch immer up to date, state of the art. Seit meinem allerersten Major-Vertrag. Und glaub mir, nach dieser Schelle hilft kein Ibuprofen. Denn eure Stars waren alle Fans auf kingbushido.de. Haben im Forum kommentiert und mein Leben gestalkt. Echo Bambi MTV, ich hab jeden Award. Immer noch Most Wanted, Explicit Content. King of Kings, bevor ihr's wissen konntet. Berliner Straßen, keine Sonne, nur Schatten. In diesem Dschungel aus Beton hab ich ein Genre erschaffen. Ich hab es manifestiert mit einem Tritt in die Tür. Tritt in die Tür, ihr könnt euch alle ficken wie früher. Yeah, ich mach mein Solo hart, schreib den Text im Poloshirt. Weil ihr die Wahrheit nicht in irgendeiner Doku hört. Solange sie Lügen über mich und meine Gang erzählen, kann ich einfach nicht in Rente gehen. Solange das Finanzamt weiter jeden meiner Cents umdreht, kann ich einfach nicht in Rente gehen. Solange der Beat läuft auf meiner MPC, kann ich einfach nicht in Rente gehen. Weil die anderen es nicht schaffen, euch zu entertainen, kann ich einfach nicht in Rente gehen. The beat bang, still doing my thing. I had visions of making a classic. No one expected me to blow like this. But hold up, I'm not done yet. The beat bang, still doing my thing. No one expected me to blow like this. But hold up, I'm not done yet.